Moralische Autorität und die Schnelligkeit des Vertrauens. Die Erfahrung meines Freundes verdeutlicht sehr eindrucksvoll, dass Beziehungen Naturgesetzen unterliegen. Dauerhaftes Vertrauen in einer Beziehung kann man nicht vortäuschen und es entsteht nur selten durch eine dramatische, einmalige Aktion. Nein, es ist die Frucht regelmäßiger, vom Gewissen und vom Herzen inspirierter Handlungen. In den 7 Wegen zur Effektivität habe ich eine Metapher für das Vertrauen eingeführt, die ich das emotionale Beziehungskonto nenne. Es ist wie ein Bankkonto, bei dem man Einzahlungen und Abhebungen vornehmen kann. In diesem Fall handelt es sich aber um emotionale Einzahlungen und Abhebungen in unseren Beziehungen, die sie aufbauen oder zerstören. Wie alle Metaphern hat auch diese ihre Grenzen, wenn man sie zu weit treibt. Grundsätzlich ist sie jedoch eine starke und zugleich einfache Beschreibung für die Qualität einer Beziehung. Falls Sie bereits mit dem emotionalen Beziehungskonto vertraut sind, sollten Sie es jetzt mit anderen Augen betrachten und sich neuen, weiteren Erkenntnissen öffnen, die es Ihnen ermöglichen werden, Ihre innere Stimme zu finden und andere dazu zu inspirieren, Ihre innere Stimme zu finden. Sie werden merken, dass jede Einzahlung Ihnen die Chance bietet, Ihre Geburtsgeschenke zu benutzen, um eine ineffektive persönliche Gewohnheit zu opfern und sie durch Handlungen zu ersetzen, die in den Beziehungen zu anderen moralische Autorität aufbaut. Kein System kann sich lange die Loyalität der Menschen sichern, wenn es von ihnen nicht eine gewisse Disziplin, insbesondere Selbstdisziplin, erwartet. Die Kosten bei der Bequemlichkeit können hoch sein. Das Opfer kann real sein. Aber diese so anspruchsvolle Realität ist die Substanz, aus der Charakter, Stärke und Adel erwachsen. Toleranz hat noch nie Größe erzeugt. Integrität, Loyalität und Stärke sind Tugenden, deren Muskeln durch unsere inneren Kämpfe entwickelt werden. Wenn wir gemäß den Anforderungen der göttlichen Wahrheit Selbstdisziplin üben, schrieb Gordon B. Hinckley.